نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنت أنتري السفر لكم دوشم بمخم بايتا بإذن تعالى بدأ كليرون كنت سبول السلام فون الصنعاني رحمه الله تعالى بإذن باي حديث باي دنبوخ فون الأطعمة بإذن باي حديث فون تاوزنز وين لبنان تغيسل. وعن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. الموقوذ هو ما رمي بعصا أو بحجر، يعني رمي عليه حجر ورمي عليه عصا ومات، أو المضروب بخشبة حتى يموت. فأما المعراض اختلف أهل العلم فيه، وأقرب الأقوال أنها عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد، فإذا يعني حديدة وترمى، فإذا ضرب بعرضه ما يأكل، وإذا صادها بحده فيأكل. واستدل بعض أهل العلم قال صيد المثقل لا يحل لهذا الحديث، ولكن اختلفوا في هذه المسألة. فعلماء الشام الأوزاعي وعلماء الشام يرون أن صيد المعراض جائز مطلقا، أما مالك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وهؤلاء فلا فيرون عدم الجواز. على كل القضية في الصيد كما ذكرنا أنه إذا يعني أخرج منه الدم والإنسان أدركه وهو حي يذبحه، أما إذا أدركه ميت فلا يأكل، والله تعالى على وأعلم. لذلك الوقيث مضروب بعصا، يعني مضروب وليس ما فيه حد، يعني ما انشق فيه شيء حتى يقال أنه صيد مثل الآخر، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث 1238 عدي رضوان الله عليه زاكت ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt bezüglich Jagen mit Al-Mi'rad. Was ist Al-Mi'rad? Al-Mi'rad ist ein Stock, und am Ende des Stockes gibt es so eine Kugel von Eisen. Eine Kugel von Eisen oder etwas, was schwer ist vorne. Er hat ihn gefragt, wenn man damit jagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du das mit seiner Spitzenseite triffst, dann kannst du davon essen. Aber wenn du das mit dem Stock oder nicht mit deiner Spitzenseite triffst, dann ist das wie ein Tier, das unter Schlagen gestorben ist. Deshalb darfst du nicht davon essen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Das heißt, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Jagd ist sowieso erlaubt, aber die Art und Weise, wie man auch jagt, ist wichtig im Islam. Das heißt, angenommen, jemand schlägt ein Tier auf seinen Kopf, nur mit einem Stock, und das Tier stirbt, dann darf man davon nicht essen, weil das weder Jagd ist, noch Schächten ist. Aber wenn zum Beispiel das Tier auf den Kopf geschlagen wird und das Tier hat noch Leben und du hast es geschlachtet, dann darfst du. Oder du schießt zum Beispiel auf ein Tier Und das geht eine Patrone durch zum Beispiel Bauch des Tieres und dann blutet er, dann kannst du davon essen. So bezüglich Barakalofikum, aber diese Me'rat, das ist so ein Stock und ein Eisenkugel vorne und da schießt man dann. Wenn das sozusagen spitzmäßig kommt und verletzt das Tier, dann kannst du essen. Wenn ich dann, und die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Einige sagen, das ist verboten mit diesem oder mit diesem Instrument auf Jagd zu gehen, außer dass das spitz ist von vorne. Die anderen sagen, wenn man gejagt hat damit, dann kann man davon essen. Allah Ta'ala alam. Sowieso heutzutage, wir haben das nicht, wir haben andere Methoden, wie man auf Jagd geht. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن ما لم ينتن إذا رميت بالسهم تقدم الكلام عن هذا تقدم الكلام إذا فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك أو إلا أثر عفوا سهمك فكله إن شئت حديث عدي بن حاتم الطائي ونفس الشيء إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن يعني إذا كان قد خلص نتن اللحم ما تأكل منه أما إذا كان فكل لا بأس بذلك بارك الله فيكم حديث 1240 أبو ثعلب رضي الله عليه erzählte vom Propheten صلى الله عليه وسلم dass er sagte wenn du schießt mit deinem Bogen schießt und findest du die Beute nicht und dann findest du die Beute, du kannst davon essen, wenn das nicht verdorben ist, wenn das Fleisch nicht verdirbt. Das Hadith ist bei Muslim. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt bei Hadith 1238 und zwar das war Hadith Adi ibn Hatim al-Ta'i. Der Prophet sagte, wenn du schießt auf einen Beute und, oder in Jagd und du findest das nicht und später findest du das und du siehst nur Spuren von deinem Pfeil, dann kannst du davon essen, wenn du willst. Und hier ist das Gleiche. Also wenn du geschossen hast, angenommen jetzt, du gehst auf Jagd und das ist dunkel und du schießt. Und du findest nicht die Beute. Am nächsten Tag findest du die Beute und du hast das sozusagen geschossen. Deshalb, wenn das Fleisch noch zu verzehren ist, dann kannst du davon essen. Wenn nicht, dann lässt du das. Allah Ta'ala alawam. وعن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا والحديث عند البخاري والحديث كذلك إن قوما حديثوا عهد بالجاهلية وفي لفظ البخاري تمام الحديث وكانوا حديثي عهد بالكفر ما معنى قوما حديثوا عهد بالجاهلية أو حديثي عهد بالكفر أي دخلوا الإسلام حديثا دخلوا الإسلام حديثا وفي زيادة وذلك في أول الإسلام وذلك في أول الإسلام يعني في أول الإسلام أو كان أناس يأتون أقوام دخلوا الإسلام جديد كان يأتوهم بلحم فما يعلمون إذا ذكر اسم الله عليه أم لا ماذا يفعلون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه أنتم وكل يعني قولوا بسم الله وكل فالحديث من أدلة الذين قالوا بعدم وجوب التسمية ولكن الصحيح أن التسمية واجبة يعني بسم الله واجبة يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وما أهل به لغير الله والإهلال لغير الله، أنه ما في تسمية للقلب بسم الله لما يذبح، إلا طبعا الذي استثني وذبائح اليهود والنصارى تحديدا. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا إذا ما كنتم تعلمون رسم الله عليه أم لا. المسلم أصلا يظن فيه الخير أنه لما يذبح يسمي يقول بسم الله. طبعا هناك حديث في ذلك ولكنها ضعيفة، أن المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسمي، أو ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أم لم يذكر. ولكن بارك الله فيكم، الأصل في المسلم نحمل المسلم أصلا على السلامة، لذلك نظن بالمسلم أنه إذا ذبح سمى الله. أما إذا ما سمى أو أتينا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، طبعا من ذبائح اليهود النصارى، فنقول نحن بسم الله ونأكل، ما في مشكلة. أما إذا ما كنا أصلا نعلم أنه مذبوح، أو أصلا ما نعلم أنه ذكر اسم الله عليه، فأصلا هذا ما نأكله. والله تعالى على الله، وتكلمنا عليه فيما سبق. بارك الله فيكم، عائشة رضي الله عليها سيلته das einige Leute zum Propheten Muhammad sallam kamen und sie haben ihm gesagt, es gibt Leute, die uns Fleisch bringen und wir wissen, ob man dabei den Namen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, das wird bei Schächten, oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, erwähnt den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und esst davon. Das Hadith bei Bukhari. Es gibt in einer Version, und diese Leute waren neu im Islam. Sie waren neu im Islam. Es gibt in einer anderen Version, und das war am Anfang des Islam. Das heißt, Barakallahu fikum, es gibt Leute, die den Islam angenommen haben, und andere Leute bringen ihnen Fleisch, und sie wissen nicht, ob der Name Allah erwähnt worden ist oder nicht. Und bitte aufpassen, das geht um Erwähnen jetzt Allahs. Das geht nicht um Schlachten an sich selbst. Das geht nicht um andere Leute. Das geht nicht um Juden oder Christen. Das geht um Muslime, die neu im Islam sind und sie bringen anderen Fleisch, die auch neu im Islam sind. Und man weiß nicht, ob der Name Allahs erwähnt worden ist oder nicht. Es geht um Erwähnen Allahs. Wenn man schlachtet, dann sagt man Bismillah. Hier, man weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Der Prophet sagte, sagt ihr Bismillah und isst davon. Das war am Anfang. Das gilt auch, wenn die Juden, die Christen uns Fleisch schenken und wir wissen, dass sie geschlachtet haben, aufpassen bitte, geschlachtet haben, aber wir wissen nicht, ob sie Allah erwähnt haben oder nicht dabei, deshalb können wir sagen, Bismillah und essen. Und sowieso, wenn ein Muslim schlachtet, da geht man davon aus, weil man gut von einem Muslim denken muss, dass der Muslim Namen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Es ist verboten eigentlich von Fleisch zu essen, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt worden ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das bedeutet im Koran, wenn jemand etwas geschichtet hat, nicht im Namen Allahs, das darfst du nicht essen, normalerweise. Aber hier, das geht um was anderes. Es geht um Leute, die neu im Islam waren. Und das wurde geschichtet, aber man weiß nicht genau, man zweifelt, ob man Namen Allah erwähnt hat oder nicht. Aber man geht davon aus, weil man von einem Muslim denkt, gut denkt, Entschuldigung, dass der Muslim Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagt man selber Bismillah und dann ist man Allah. Wa'ala. Und ich denke, wir haben diese Überlieferung schon ein paar Mal erklärt. Nochmal bitte, das geht nicht um Schächten. Das geht um Erwähnen Allahs beim Schlachten. Und wir müssen beide Themen unterscheiden. Und Abdullah ibn Mughaffal, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an al-khadf wa qala innaha la tasidu sayda wa la tanka'u aduwa walakinnaha taksiru sinna wa tafqa al-ayn wa tafqa al-ayna. متفق عليه واللفظ لمسلم. الخث رمي الإنسان بحصى أو نواة يضعها بين أصبعه ويرميها، هذه تسمى الخث، حصى صغيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيد صيدا، لا تصيد صيدا، ولا تنكر عدوا أو تنكر عدوا، يعني ما تؤثر في العدو، ولكنها تكسر السم وتفقع العين، فما يصاب بها الخذف بالحصى الصغيرة. بارك الله فيكم. عبد الله بن مغفل erzählt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم verboten hat, dass man kleinen Steinen wirft oder sozusagen mit kleinen Steinen jagt. Der Prophet sagte, diese kleinen Steine können nicht jagen. Und wenn du auch auf gegen einen Feind das wirfst, das macht bei ihm nichts, sondern das kann die Zähne brechen oder die Augen, sage ich jetzt, zerstören. Deshalb Barakallahu fihim, das Hadith bei Bukhari Muslim. Das heißt, diese kleinen Steine, es gibt kleine Steine, die man nimmt und zwischen den Fingern tut und dann schmeißt man damit, wirft man damit. Das sollte man das nicht für Jagd benutzen, weil das nicht bringt. Ich meine, ein kleiner Stein kann nichts machen. Kann nichts machen. Und auch wenn du das gegen einen Feind als Waffe benutzen würdest, das macht auch nichts. Deshalb, man sollte das nicht benutzen. Ist das das Gleiche, wenn man, ich meine, der kleine Stein ist so und eine Patrone ist auch so. Das ist total anders, weil die Patrone, die geht durch. Und die verletzt das Tier oder die Beute. Das ist anders jetzt als ein kleiner Stein. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ما معنى ذلك بارك الله فيكم؟ اتخاذ الشيء غرضا أي هدفا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على طائر قد نصب، يعني قطعوا الطائر ويرمونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني أي شيء فيه روح ما تتخذوا هدف، مثل بعض الناس يضعوا حمامة مثلا ويجعلوها هدف ويضربوها أو بالسهام أو بغير شيء، فهذا الأصل بارك الله فيكم لا يجوز، لأنه لأن فيه إيلاما للحيوان وتضييعا للأمر الذي من أجله خلق، وكذلك تفويتا لذكاته، تفويتا لذكاته، نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. ابن عباس sagte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, ihr dürft nicht etwas, was Seele hat, ein Tier, egal was Seele hat, als Zielscheibe nehmen und er wirft dagegen. Also es gibt Leute, es gab Leute, das Hadith bei Muslim, es gab Leute, die haben einen Vogel geholt und die haben den Vogel befestigt und sie haben beschossen, diesen Vogel beschossen. Der Prophet sagte, verdammt ist derjenige, der sowas macht. Weil man dieses Tier diesem Tier wehtut und weil man sozusagen dieses Tier auch nicht isst, das Fleisch nicht essen wird, und da macht man Spaß und das Tier hat Schmerzen und das darf man nicht. Deshalb ist es verboten, dass man zum Beispiel ein Tier nimmt und als Zielscheibe macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahre. Wa an Ka'b ibn Malik anna امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري. أولا الحديث دليل على صحة تذكية المرأة، يعني إذا المرأة ذبحت يؤكل من ذبيحتها، وكذلك دليل على أن الحجر الحاد إذا قطع الأوداج فهذا يؤكل ويجوز الذبح به. وفي رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، وطبعا الحجر إذا كسر فيه حد فذبحت بذلك الحاد. لذلك بارك الله فيكم، لذلك أولا ذبيحة المرأة جائزة. طبعا هناك من قال بعدم جواز ذبيحة المرأة واستدل ببعض الأحاديث، ولكنها لا يعني لا تتقوى على تحريم ذبيحة المرأة، لأن فيها أمور أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من هذه القدور التي كانت يعني الناس ذبحوها، ومنها منها نساء ذبحت، لأنه بارك الله فيكم لأنه ما كان بإذن المالك، ما كان بإذن المالك، و كذلك بارك الله فيكم المرأة ما في موجود عندنا، ما في دليل واضح صحيح على أن المرأة لا تذبح، وما في دليل كذلك واضح صريح على أنه الحجر ما تستطيع إذا ذبح بالحجر أن أول هو الحجر إذا كان حاد صار مثل السكين، فما في دليل أصلا على أنه ما يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث كعب بن مالك رضي الله عليه، erzählte, dass eine Frau eine Ziege mit einem Stein geschlachtet hat. Der Prophet Sallam wurde danach gefragt. Er hat befohlen, dass man davon isst. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Es geht darum, eine Frau hat eine Ziege gehabt und diese Frau hat einen Stein genommen, was kantig ist, und die hat, und es gibt in einer anderen Version, die hat diesen Stein gebrochen und dann hat sie eine scharfe Kante und die hat damit geschlachtet. Der Prophet sagte, wurde gefragt, er hat gesagt, das ist in Ordnung. Das heißt, erstens, wenn eine Frau schlachtet oder schächtet, dann darf man davon essen. Zweitens, man darf mit einem Stein, auch wenn das scharf ist, wir sehen das wirklich sozusagen kantmäßig scharf ist wie ein Messer, da kann man davon essen. Es gibt einige Gelehrten, die haben gesagt, nein, das geht nicht. Aber die Beweise, die sie gebracht haben, Barakallahu fikum, die können nicht als Beweise genommen werden für dafür, dass man sagt, ja, die Frau darf nicht schlachten, oder dass man sagt, mit einem Stein darfst du nicht schlachten. Das sind andere Themen eigentlich, die manche Gelehrten gebracht haben als Beweise und die nutzen nicht als Beweis in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa an Rafi' ibn Khadij an al-Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala ma anhara ad-dam وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر الظفر عفوا فأما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. لهذا الحديث في سبب، لهذا الحديث في سبب، وسببه أنه قال رافع يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدى، مدى يعني سكاكين، جمع مدية سكين، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى. فلذلك بارك الله فيكم يشترط في الذبح يشترط في الزكاة أو في الذبح ما يقطع ويجري الدم، يعني يقطع بشيء والدم يخرج. وحتى لو كانت من الإبل فهو بالنحر، الإبل تنحر. فذلك بارك الله فيكم اختلف أهل العلم في هذا الأمر، فقيل لا بد من قطع الأربع، يعني هنا أربعة الودجان والمري والرغامة كله يقطع. وعن أبي حنيفة أنه يكفي قطع ثلاثة من أي جانب، وقيل أنه يكفي قطع الودجين، وعن مالك قطع الحلقوم والودجين لقوله ما أنهر الدم. فلذلك الأصل أنه إذا قطعت رقبة الحيوان بسيف أو سكين أو حجر أو خشب أو أي شيء بحيث تقطع، فهذا يبيح أكلها بالشروط الموجودة في ديننا. لذلك بارك الله فيكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالعظم، وهنا السن قال عظم، فما يذبح بها لأنها من الآدمي. وأما الظفر فبكونه مدى الحبشة، يعني هي الظفر هذا أهل الحبشة يجعلوه سكاكين، لذلك منع من التشبيه بهم، الله تعالى على وعلم. يعني إذا ذبح الإنسان بظفر أو بسن فما يجوز، أما بالأمور الأخرى كلها لا بأس بذلك، يعني مثلا بحديد، نحاس، خشب، حجر، أي شيء حاد يذبح به ويقطع به الأوداج. طبعا كما ذكرنا اختلف أهل العلم، منهم يقول أربعة، منهم ثلاثة، منهم اثنين، منهم شيء قليل، منهم نحر، المهم بحيث يخرج الدم فهذا يجوز. بارك الله فيكم، رافع بن خديج اتسيلت دست القفيت صلى الله عليه وسلم ساكت بس بلوت فجيسن لست und der Name Allah سبحانه وتعالى dabei erwähnt wird, dann ist davon. Wenn das Blut vergossen wird und der Name Allah سبحانه وتعالى erwähnt worden ist, dann isst du davon. Aber nicht mit Zahn oder mit Nagel, weil der Zahn Knochen ist und Nagel, die sind die Messer von den Abyssinien, von den, sozusagen, wenn wir heute sagen, Afrikanern. Das Hadith bei Al-Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith allgemein? Barakallahu fikum, Rafi ibn Khalid fragte den Propheten, sie sagte, wir werden gegen die Kuffar kämpfen und wir haben keine Messer, damit wir schlachten, schächten, also Tiere schächten. Der Prophet sagte ihm das Hadith, das bedeutet, alles, du kannst alles benutzen, das Blut vergessen wird von einem Tier und du erwähnst dabei den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus diesem Grund sagen die Gelehrten, wenn Blut sozusagen fließt, dann kannst du davon essen. Aber wie viel muss man beim Schächten schlachten, das wird schneiden? Manche Gelehrten sagen 4. Das heißt, die beiden Halsadern und die Luftröhre und die Speiseröhre, alles musst du schneiden. Und natürlich Kehle und alles. Andere sagen, es ist genug, nur die Hauptschlagadern zu schächten. Manche sagen, es ist genug die Kehle. Hauptsächlich das Blut fließt. Und es gibt nichts Genaueres hier in diesem Sammel, aber hauptsächlich das Blut fließt. Und natürlich, da muss man den Namen Allah subhanahu wa ta'ala dabei erwähnen. Da kann man davon essen. Aber wenn man mit Knochen schlachten wird, das geht nicht, laut dieser Überlieferung. Und auch mit Nägeln, das geht nicht. Wallahu ta'ala alam wa a'lam. Das ist sozusagen, dass man auch weiß, du kannst jedes Instrument nehmen beim Schächten, außer das, was hier erwähnt worden ist. Also angenommen, du hast einen Stein und Stein ist kantig und scharf, da kannst du damit schlachten. Oder ein vielleicht Holz, aber was scharf ist, da kannst du damit schlachten. Alles, was sozusagen scharf ist, kantig ist, da kann man damit schlachten. Aber bei Knochen und bei Nägeln darf man nicht. Allah Ta'ala ala. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا نفس الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا هو يؤخذ الحيوان فيوضع يعني الحيوان يمسك حيا ويرمى حتى يموت يعني يحبس حتى يموت ويرمى Barakallahu fikum, Jabir, Radhiyallahu alayhi, erwähnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man ein Tier sperrt und tötet. Das wird sperrt und sterben lässt oder sperrt und gegen das Tier schießt, bis das Tier stirbt. Das heißt bei Muslimen. Und da haben wir schon erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verdammt ist derjenige, der sowas macht. Das wird zum Beispiel wie diese Leute, die einen Vogel nehmen, die befestigen den Vogel an einer Ecke und die fangen an zu schießen. Das ist verboten und das Hadith von Jabir ist auch barakallahu fihum klar in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salli lahumma ala nabina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam muslima kathira. Subhanakallahu wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. يوم الخميس الساعة 10 لا بكره 10 ونص بكره يوم الخميس مش عارف 10 والجنازة يوم الخميس بعد بكره لا بكره الساعة 10 بعد العروس يوم في الكلام ده يوم الخميس بعد بكره يعني بكره عليهم يوم شكرا ديوان فاطلب بيش قال لي بكرة فبالعشرة يقول يفتح قبل يعني اللي هو حاليا يأخذه بكرة يا هندي موت حجي بكرة الباو سعبيش عشرة قدر الله بكرة عندي هذا كنترول استعنا بمسلمين قالوا كله أعطيني شو صرف أنا شو بده مترجم محلف يعني جنازة يوم الخميس شو تعال